Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Ein bisschen verspätet, wir bitten das zu entschuldigen. Freie und offene Themen Nacht heute 0800 220 50 50. Unsere Telefonnummer, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, ganz egal über was, oder mailt uns domian@wdr.de. Der erste Anrufer heute Nacht heißt Sascha. Nee, der heißt Reinhard. Und Reinhard ist 52. Guten Morgen, Reinhard. Ja, guten Morgen, Domian. Das habe ich schon aus dir einen Sascha gemacht. Reinhard, um was geht's bei dir? Ja, meine Frau und ich, wir sind also sehr verliebt. Das ist schön. Ich würde mich gerne von meiner Frau trennen. Obwohl ihr verliebt seid? Ja, aus gesundheitlichen Gründen. Und zwar, ich bin sehr krank. Ja, und was hast du? Ich bin der Meinung, dass meine Frau ohne mich besser zurechtkommt. Was hast du für eine Erkrankung? Ich sitze derzeit im Rollstuhl. Ich bin nierenkrank. Ja. Die Nieren, die arbeiten gar nicht mehr. Ja, musst du. Und Begleiterscheinungen sind kaputte Füße und unruhige Beine. Und ich bin also sehr, sehr unruhig hier in der Wohnung. Meine Frau kommt nicht richtig zum Schlafen. Wir haben also getrennte Zimmer, wo ich mich dann aufhalten kann. Und meine Frau, die ist psychisch und nervlich, ist die fertig. Wie lange bist du schon so schwer krank? Ich bin jetzt seit 2005, 2006 bin ich so schwer krank. Nur die Krankheit, die ist immer schlimmer geworden. Musst du an die Dialyse? Ja, richtig. Ja. Mhm. Und die ist immer schlimmer geworden, die Krankheit. Mhm. Oder beziehungsweise die Begleiterscheinung, ja. Es gibt keine Aussicht auf Hilfe, auf Therapie? Bei mir weniger, sondern ich warte auf eine Niere. Du wartest auf eine Niere? Ja, nur derzeit müssen also noch Untersuchungen stattfinden und so weiter. Verstehe. Es ist allerdings schwer, eine Niere für mich zu kriegen, weil meine Blutgruppe, die ist sehr, sehr selten. Ah ja. Und ich gehe davon aus, dass es also sehr, sehr schwer sein wird. Du sagst, ihr liebt euch sehr, deine Frau. Ja, Marco. Ja. Ihr seid wie lange zusammen schon? Fast 30 Jahre. 30 Jahre. Und du würdest sie aus Liebe, sprich aus Rücksicht verlassen wollen, weil du ihr dich nicht mehr zumuten möchtest? Ja. Hast du ihr das schon mal gesagt? Habe ich, ja. Wie hat sie reagiert? Sie möchte auf gar keinen Fall. Sie sagt, ich kann und will ohne dich nicht leben. Das finde ich unheimlich toll, unheimlich klasse. Sie tut alles für mich. Ja. Das ist natürlich für sie eine belastende Situation, du hast recht, wenn der Mann so krank ist. Ja. Aber ihr habt getrennte Zimmer, sagst du, Schlafzimmer, dass sie zumindest dann nachts etwas Ruhe findet, wenn es dir nicht so gut geht und du wach bist. Und ja, ich fahre dann halt mit dem Rollstuhl durch die Wohnung, bewegte Beine und bewegte Arme, weil das jetzt schon die Arme betroffen hat. Wie würdest du dir das denn vorstellen? Du trennst dich von deiner Frau und würdest wohin gehen und wie würdest du leben wollen? Ich würde vielleicht so leben wollen, dass ich abhängig bin von einem Pflegedienst. Und alleine in einer Wohnung? Ja, dass wir vielleicht getrennte Wohnungen haben. Mhm. Und dass meine Frau ruhiger wird, dass sie einfach nervlich und psychisch wieder um Damm kommt. Du hast Sorge, dass du sie mit deiner Erkrankung ebenfalls in eine Erkrankung hineinziehst? Ja. In eine seelische Erkrankung zum Beispiel? Mit. Weil sie hat auch eine sehr, sehr, sehr schwere Arbeit. Sie muss schwere Lasten nehmen. Was macht sie? Sie macht Akkord. Und sie hat also drei Schichten. Und das ist also... Das ist sehr belastend, ja. Ja. Das ist sehr belastend. Akkord, drei Schichten. Deine Frau ist wahrscheinlich in etwa in deinem Alter. Ja, sie ist 48. Wie lange macht sie diese schwere Arbeit schon? Seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Ja. Da ist man natürlich belastet, das ist mir klar. Ja, ja. Und irgendwo bin ich der Meinung, dass ich meine Frau entlasten muss. Deine Frau ist ja dann den ganzen Tag nicht da. Oder zumindest in der Zeit, während sie ihre Schicht hat. Ja, da ist sie nicht da. Da ist sie nicht da. Wenn deine Frau dann da ist, muss sie auch viel für dich machen? Muss sie Pflegedienste an dir vollziehen? Dinge, die ja, teilweise ja. Ja. Was ich nicht alleine machen kann. Es wird zum Beispiel immer schwerer mit dem Aufstehen, weil ich das eine Bein nicht belasten darf. Und sie unterstützt mich hier, sie unterstützt mich da. Wie ist es denn so mit Waschen? Kannst du das alleine oder muss sie dir da auch helfen? Teils. Ja. In der Badewanne beispielsweise. Da muss sie helfen wahrscheinlich. Ja, so ein bisschen, ja. Und Toilette geht aber alleine noch. Ja, es geht alleine, ja. Und ich möchte einfach nicht, wenn es noch schlimmer wird, dass sie noch mehr leisten muss. Ich verstehe. Ich finde dein Ansinnen auch ausgesprochen ehrenwert, Reinhard. Ausgesprochen ehrenwert. Weil du tust das ja aus Rücksicht auf deine Frau, ja. Letztendlich aus Liebe zu deiner Frau. Ja, ist reine Liebe. Reine Liebe. So, nun hat deine Frau aber da sehr klar reagiert, dass sie das nicht möchte. Richtig. Was man natürlich, wenn man sich jetzt in deine Frau hineinversetzt, auch wieder gut verstehen kann. Ja. Offensichtlich scheint sie dich auch sehr zu lieben und dann lässt man den Mann, wenn er schwer krank ist, nicht alleine. Richtig. So. Nur ist es auch so, ich habe auch die Kraft nicht mehr, für mich zu kämpfen. Ich sehe da keinen Sinn mehr dran. So, und bevor ich darum verzweifle, möchte ich der meiner Frau nicht zuhören. Aber wenn du alleine bist, verzweifelst du noch mehr. Ja, das ist richtig. Aber ich habe noch eine Chance. Ich kann eine Rente einreichen, hoffe, dass die Rente durchkommt und dann sage ich mal, ich bin dabei, alles zu regeln. Ja. Dann, wenn da was passiert, dann ist meine Frau auf jeden Fall noch mit einem Teil der Rente noch gut versorgt. Ich hatte ja gar keine Bedenken, dass du deine Rente durchkriegst bei der schweren Erkrankung. Ja. Du kannst ja nicht arbeiten, das ist ja unmöglich. Und du bist ja schon so lange erkrankt. Lass mich einen Vorschlag machen, Reinhard. Ich glaube ja fast, dass das nicht geht, wenn deine Frau sagt, nein, ich will bei meinem Mann bleiben, ich will zu ihm stehen. Ja. Dann kannst du das natürlich auch nicht erzwingen. Nein, erzwingen kann ich es nicht. Nein. Gäbe es denn die Möglichkeit, dass deine Frau etwas entlastet wird, obwohl ihr zusammen wohnt? Könnte es nicht zu arrangieren sein, dass ein Pflegedienst mindestens einmal am Tag mal zu dir kommt und die schwierigsten Arbeiten deiner Frau abnimmt? Ja, das wäre möglich. Da habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja. Und es bleibt aber dann immer noch die Sache mit ihrer Arbeit, mit dem ganzen Stress in der Arbeit und mit dem ganzen Kollegentum. Und sie kommt von der Arbeit, sie macht dies, sie macht das. Ich koche teilweise. Ja. Und meine Frau, die kriegt immer einen Schreck, wenn ich am Herd stehe. Und ich sitze im Rollstuhl und muss die Kartoffel abschütten. Sie sieht also schon, dass ich das heiße Wasser über meinem Körper schütte. Verstehe. Ich glaube ja fast, Reinhard, wenn ihr beide euch ein bisschen anders organisiert, dann kochst du halt weniger oder kochst einfachere Sachen. Wenn es einen Pflegedienst, wenn das möglich wäre, dass der Pflegedienst einmal am Tag zu dir kommt, dass ihr einfach euch etwas entstresst, ihr beiden, aber dass ihr zusammen seid. Es ist eine schwere Zeit. Und ihr habt glückliche Jahre gehabt miteinander, ja. Das habe ich gehört. Ja, sehr. So, und dann finde ich, das ist so meine Auffassung, dass man auch in schwierigen Zeiten zusammenstehen sollte. Ich glaube, du würdest sehr unglücklich, wenn du sie nicht mehr hättest. Und sie wäre auch sehr unglücklich, wenn sie dich nicht mehr hätte. Das Problem ist nur die Belastung. Und da müsstet ihr einen Weg finden, dass ihr so ein bisschen entlastet werdet. Und das muss doch möglich sein. Ja, richtig. Es ist doch so ein großes Glück, dass du eine Frau hast, die du so liebst und die dich so liebt nach so vielen Jahren. Ja. Das ist doch ein Geschenk, ist das doch. Ja, natürlich, klar. Es ist auch so, ich gucke in einem Tunnel und sehe kein Licht. Es kommt immer was Neues dazu, immer. Ja, du bist halt auch seelisch sehr angeschlagen durch deine Erkrankung, ja, das merke ich auch. Ja, ja, ja. Ja. Da ich habe aber nicht mehr die Kraft zu kämpfen, ja. wie ich sie vorher hatte. Ich weiß nicht, irgendwo, ja, mir fehlt ein seelischer Tod im Winter, ich weiß es nicht. Ich kämpfe momentan für meine Frau mit. Ich unterstütze meine Frau, ich rede auf sie ein und ich nehme ihr also sehr viel Arbeit ab, was mir halt schwer fällt. Vielleicht wäre es ganz gut, wenn du mal ein bisschen dich zurückschrauben würdest, weil dir das alles viel zu viel Kraft kostet. Und du durchaus, du hast ja auch das Recht, du bist ein kranker Mann, auch an dich denkst. Du denkst immer noch genug an deine Frau, das glaube ich. Weißt du, vielleicht wäre auch gar kein schlechter Gedanke, wenn dir so von der psychologischen Seite auch noch ein bisschen geholfen werden könnte oder würde. Wärst du dazu bereit? Du hast immerhin bei mir hier auch angerufen und wir reden auch. Klar, logisch bin ich bereit. So. Aber ich bin jedes Mal, ich sag mal, vor der Pumpe gelaufen. Wenn ich zum Arzt oder zum Therapeuten gegangen bin, die verschreiben mir Pille gesungen, also ja. Sagen, nehmen Sie mal die Tabletten ein. Nee. Weißt das du, hilft Ihnen und im Gegenteil. Naja, Rainer, da läufst du bei mir offene Türen ein. Hier geht es nicht um Pillen einnehmen. Hier geht es um eine seelische Unterstützung, um eine Stabilisierung. Ja. Also meine Idee, ich finde generell, dass ihr zusammenbleiben solltet. Das ist erstmal meine Meinung. Die zweite Idee ist, dass ihr euch Hilfe holen sollt. Und die dritte Idee ist, dass dir seelisch geholfen werden sollte. Ich würde gerne, dass du jetzt mit meiner Psychologin noch sprichst. Ja. Das ist Heide heute Nacht. Heide hat das Gespräch mitgehört. Ja. Und dann könnt ihr beiden mal ein bisschen ausklüngeln und tüfteln, wie man das anstellen könnte, dass du einen seelischen Beistand kriegst, dass du ein bisschen stabilisiert wirst, dass du wieder mehr Kraft kriegst. Ja. Natürlich. Ja. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder. Das heißt, die Heide ruft dich an. Alles klar. Wünsche dir und deiner Frau alles Gute und dir vor allen Dingen von Herzen gute Besserung. Ich danke dir und danke dir für das Gespräch. Sehr, sehr, sehr, sehr gerne, Reinhard. Auf Wiederhören. Wiederhören. Tschüss. So, liebe Leute, diese Woche machen wir das mit der Post ein bisschen anders. Wir haben der Dienstag schon mit angefangen. Es gibt keine explizite Postecke, sondern ich lese so zwischen den Anrufern immer mal ein, zwei Mails oder Post vor. Ja, und dann machen wir das so die ganze Sendung über. Zum Beispiel habe ich eine Mail bekommen von Birgit aus Stuttgart. Und Birgit aus Stuttgart schreibt, hallo Domian, ich konnte bis heute Folgendes nicht erfahren. Im Vorspann zu deiner Sendung im Fernsehen fährst du ein Taxi. Ist das nur so ein Gag oder warst du tatsächlich mal Taxichauffeur? Das ist eine gern gestellte und immer wieder gestellte Frage an mich. Das ist ein Gag. Wir haben damals diesen Vorspann gemacht, den ich eigentlich immer noch sehr schön finde, obwohl er schon recht betagt ist, aber mir gefällt er. Nein, ich war nicht Taxichauffeur. Wir haben damals ein amerikanisches Yellow Cab Taxi angemietet für die Filmaufnahmen und ich bin mit diesem fetten Teil, was sehr geil war, mit dem Ding zu fahren, hier durch Köln gebraust und so ein Kamerateam hat mich begleitet und daraus ist dann der Vorspann entstanden. So, jetzt geht's weiter mit dem Steffen. Nee, es geht weiter mit Sandra. Heute habe ich es aber mit dem Namen. Sandra, 20 Jahre, guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Sandra. Um was geht's denn bei dir? Also bei mir geht's darum, also ich habe ein großes Entscheidungsproblem. Ein großes Entscheidungsproblem? Ja, also es entscheidet sich schon viel. Also ich habe einen guten Freund, mit dem bin ich schon seit 2 Jahren, also mit meinem Freund schon 2 Jahre zusammen. Ja. Aber bei uns gab es schon sehr viele Probleme. Schau mal eben, ist das ein guter Freund oder ist es dein Freund? Mein Freund. Dein Freund, 2 Jahre zusammen. 2 Jahre schon zusammen. Okay. Und aber wir hatten schon viele Probleme, unsere Vergangenheit, und ich konnte mich nie wirklich auf ihn verlassen. Aber ich habe ihm immer Chancen gegeben, halt, weil ich ihn sehr wirklich geliebt habe. Er war so, ja, meine große Liebe gewesen, also immer noch. Mhm. Und ich war mit meiner Freundin mal unterwegs, und dann hat sie mir jemanden vorgestellt, und dann habe ich mich gut auch mit dem verstanden. Und dann wurden wir auch sehr gute Freunde. Das ist jetzt ein neuer Mann. Ja. Mit dem du dann gut Freund wurdest. Ja, gut Freunde und auch der Freund wurde, aber leider auch von seiner Seite erst Gefühle. Also bei mir wollte das so nicht klar, weil halt ich hatte mich immer nur an meinen Freund gehalten. Ja. Also bis jetzt habe ich nie was mit jemand anderes anfangen können. Also mein Freund war das Erste, was. Ja, aber nun haben sich die Zeiten geändert. Da ist ein anderer Mann aufgetaucht. ja, auf einmal aufgetaucht und ich weiß nicht. Und du hast eine geheime Beziehung neben deinem Freund? Nein, also zusammen sind wir nicht. Nein. Also noch, also so gesagt, er hat mir das gesagt und ich habe ihm auch gesagt, dass es bei mir leicht ist. Und dann habe ich auch erstmal Kontakt abgebrochen. Ja, wie lange läuft das TTT denn jetzt schon? Also seit ein halbes Jahr. Ja, wie weit ging es denn schon? Also mit Küssen und ja. Ja, und? Küssen und ja? Und ja, wir hatten auch einen Ausrutscher gehabt. Also er hatte ja auch eine Freundin, aber die hat er schon jetzt schon verlassen, also jetzt wegen mir. Okay, Küssen und einmal Sex. Ja. Du bist mit deinem Freund immer noch zusammen. Genau. Und bist aber in diesen Mann nach wie vor, so muss man es ausdrücken, verliebt. Ja, also ich denke auch, also ja, auch verliebt. Und aber ich habe auch noch viele für den, also für meinen jetzigen Freund. Davon bin ich ausgegangen, sonst würden wir beide gar nicht reden. Ja. Ne? Das ist ja völlig klar. Mhm. Wie oft siehst du denn diesen neuen Mann? Oder? Also so zweimal, dreimal in der Woche. Mhm. Wohnst du mit deinem festen Freund eigentlich zusammen? Nein. Mhm. Und wenn ihr euch dann seht, was macht ihr dann? Also mein fester Freund? Nein, mit deinem neuen Freund, also mit ja, dem Leben. Also jetzt, nach der Situation ist das ein bisschen, also wir reden jetzt miteinander, also will auch also wissen, was jetzt eigentlich auch los ist, wissen wir, und ja. Was ist denn da jetzt mit seiner Beziehung? Da ist er ganz raus. Also, meine jetzige Beziehung, die ich habe, also mit dieser habe ich auch schon geredet und... Nein, die Beziehung von deinem neuen Freund. Ja, die ist aus. Also die ist generell aus. Der ist jetzt Single und der ist frei. Der hat extra Schluss gemacht und... Und ja. Der möchte gerne mit dir zusammen sein. Genau. Hast du denn deinem Freund, du wolltest es gerade erzählen, schon... Ja, also mein Freund habe ich schon auch über uns geredet und er wird auch in letzter Zeit auch sehr... Also er will ja nicht mich verlieren und so. In letzter Zeit wird er auch, auf einmal zeigt er jetzt seine Gefühle und ist auf einmal jetzt wieder für mich da. Ach so, wisst ihr? So funktionieren die Leute. Ja. Jetzt, wo sie merken, die Fälle schwimmen davon, wird er aktiv, ne? Ja, und jetzt, ich weiß nicht, was ich damit jetzt anfangen soll, weil ich habe mich schon daran irgendwie schon gewöhnt, von ihr enttäuscht zu werden. Und jetzt, auf einmal kommt er jetzt so an und sagt, oh, und ich sitze für mich da und auf einmal, ich weiß nicht, ob man das trauen soll, ob ich lieber sagen soll, okay, probiere ich lieber was Neues aus. Ich weiß es nicht. Ja, das ist so eine Frage. Ja. Aber weißt du, was die Grundfrage ist? Die Grundfrage ist, wohin dein Herz am meisten schlägt. Wie alt ist der neue Freund, der Nebenfreund, sag ich mal? 23. Der ist 23 Jahre alt. Wohin schlägt das Herz mehr? Wenn du ganz ehrlich bist. Wenn du mal alles so zur Seite schiebst. Wenn ich meine Augen schließe, sagt mein Herz mehr. Der Neun. Ja. Das so das spontane Gefühl. Augen schließen, alles andere mal vergessen. Das tiefste Gefühl ist zu dem Neuen. Ja. Hm. Was kritisierst du an deinem alten Freund? Ja, halt, er ist unzuverlässig. Also wenn er mal was sagt, ich kann mich nicht auf ihn verlassen. Wenn er sagt, ich bin um diese Uhrzeit da, wir treffen uns, dann gehe ich dahin. Aber er kommt dann, was weiß ich, gar nicht. Dann ruft er gar nicht mal an und sagt auch gar nicht Bescheid. Ey, ich komme nicht. Mhm. Dann muss ich hinterher anrufen und sag, wo bist du, wo bleibst du? Ja, ich kann nicht kommen, weil er hat immer neue Geschichten. Also er ist ein Märchenbuch, kann man schon sagen. Also ja. ein unzuverlässiger Mann. Ja, genau. Also man kann sich auf jeden Fall nicht auf ihn verlassen. Und jetzt auf einmal geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Ja, ja. Jetzt auf einmal ist das verlässlich für mich da und macht den Hof, aber jetzt irgendwie, weiß ich nicht, ich kann damit jetzt nicht anfangen. Du traust dem nicht so richtig über den Weg. Ja, genau. Kann ich auch verstehen, wenn du lange Zeit andere Erfahrungen gemacht hast. Wie ist das denn sexuell mit deinem festen Freund? Ja, das war gut. Immer noch. Das ist immer noch gut, aber das alles, das zählt ja nicht nur. Also. Nee. Wenn du, wen streichelst du lieber? Deinen neuen Freund oder den festen Freund? Würde ich mal sagen, den neuen. Den neuen. Mhm. Jetzt hast du ja zweimal schon was Gravierendes gesagt. Ne? Wenn ich die Augen zumache, hast du vorhin gesagt, schlägt mein Herz mehr und intensiver und inniger zu dem Neuen. Ja. In Sachen Zärtlichkeit hast du jetzt auch dich klar zu dem Neuen geäußert. Ja, Allerdings manchmal, wenn ich dann wieder so richtig lang, also ich habe mal so gemacht, dass ich mit beiden keinen Kontakt hatte. Mhm. Dass ich das einen Monat gesagt habe, okay, mit beiden breche ich irgendwie einen Kontakt ab, mal gucken, wen ich mehr vermisse. Mhm. Wer mehr sich auch um mich kümmert, selber sich zu gucken, was los ist. Mhm. Beide haben dann sich gemeldet und ich habe auch beide irgendwie so vermisst. Also jede hat auch, die beiden haben so ihre eigene Art, wo ich denke, oh ja. Beide? Ja, beide Männer wissen voneinander, ne? Ja. Der Neue weiß auch von dem Alten und der Alte, hast du ja gerade gesagt, weiß von dem Neuen auch. Genau, die haben sich auch nie live gesehen, Gott sei Dank. Mich wundert, dass der Alte das so mitmacht. Also der Alte in Anführungszeichen, der alte Freund. Dass der lässt das ja so laufen im Moment, dass du da mit dem anderen ja dich ab und zu triffst und so weiter. Naja, also er denkt halt, dass ich halt immer für ihn, also ich habe immer zu ihm gehalten bis jetzt, also kein anderer Junge hat mich bis jetzt interessiert oder überhaupt. Also na gut, aber das ist ja jetzt anders. Und halt bis jetzt er kam und er denkt halt, dass ich wahrscheinlich, egal, er kann sich alles leisten, was er will. Und er meint, er kann immer noch siegen. Ja, er kann nur siegen und ich weiß nicht, also ich denke, dass er halt das Gefühl hat, ich werde immer an ihm dranbleiben. Sandra, das ist natürlich eine Entscheidung, die man immer ganz, ganz, ganz, ganz privat und persönlich entscheiden muss. Mhm. Ist klar, ne? Ja. Aber das, was du mir jetzt gerade so erzählt hast, und du wolltest ja wahrscheinlich nur so einen Eindruck von mir auch hören. Ja. Ich glaube, dass die Tendenz definitiv zu dem neuen Freund geht. Ich kann dir jetzt nicht sagen, geh zu dem neuen, das kann ich dir nicht sagen. Aber ich habe das im Gefühl, weil du dich, wie du redest und wie du dich äußerst über die Jungs. Mhm. Dass es natürlich immer schwierig ist, sich aus einer alten Beziehung zu lösen, ist völlig klar. Mhm. Wenn es nicht ganz schwerwiegende Vorfälle gegeben hat, aber das war ja bei euch nicht der Fall. Mhm. Also ich würde noch intensiver in mich hineinhorchen und dann irgendwann wirklich eine Entscheidung treffen, weil so machst du dich mürbe und die Jungs auch mürbe, das geht gar nicht. Ja. Und du läufst Gefahr, dass du eventuell den Neuen verlierst, wenn du den zu lange zappeln lässt. Ja. Ne, dann hast du irgendwann vielleicht keinen mehr, das kann auch sein. Ja. Man darf nicht zu lange mit einem Menschen spielen und mit dem experimentieren. Irgendwann muss Schluss sein, irgendwann musst du dich entscheiden. So ist es. Ja. So, jetzt müssen wir Schluss machen, Sandra. Ich wünsche dir eine gute Entscheidung. Okay. Alles Liebe. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Ciao. Kerstin aus Bayreuth schreibt, das hat mich sehr gefreut, was sie geschrieben hat. Sie schreibt, lieber Domian, ich möchte dir und deinen Leuten so sehr von Herzen danken. Ich bin seit Jahren schwer krank und kann kaum schlafen. Deshalb gucke ich fast jede Nacht eine Sendung. Sie nimmt mir ein wenig meine Einsamkeit. Und was noch wichtiger ist, ich habe durch die vielen Gespräche, die du mit anderen Schwerstkranken geführt hast, meine eigene Situation neu bewertet. Es geht mir zwar schlecht, aber dennoch viel besser als so vielen anderen Menschen. Seitdem ich das verstanden habe, habe ich viel mehr Lebensmut und freue mich jeden Tag über Kleinigkeiten. Wie toll, dass es euch gibt. Liebe Kerstin, vielen Dank für die netten Worte und ich freue mich sehr, dass du das für dich jetzt so siehst und dementsprechend auch leben kannst. Dir alles Gute und natürlich auch gute Besserung. Ich bin verbunden mit Steffen, 21. Hallo Steffen. Ja, hallo Domian. Steffen, schön, dass du da bist. Um was geht's? Es geht um den Amoklauf nochmal, der letzte Woche war. Mhm. Denn ich möchte da mich mal äußern zu den Medien, die dort ja immer sehr lebhaft berichten. Ja. Denn mir ist das letzte Mal passiert, dass ich Opfer dieser Medien geworden bin. Du bist Opfer dieser Medien geworden im Zusammenhang mit einem Amoklauf? Ganz genau. Denn es gibt ja dieses Computerspiel Counter-Strike. Ja klar. Über das immer sehr lebhaft berichtet wird. Ja. Und ich habe für dieses Spiel mal meine Schule nachgebaut. Schon vor 3 Jahren oder wie lange das her ist. Und das hat man mal zum Anlass genommen, mich zu verhaften. Wir wollen mal eben kurz erklären für die Leute, die Counter-Strike nicht kennen. Es ist schon ein heftiges Ballerspiel, wo es schon krass zur Sache geht und wo viel geschossen wird und niedergemetzelt wird. Das würde ich auch nicht so sagen. Ja, ist aber so. Also ich würde sagen, es wird zwar geschossen in diesem Spiel, ja, aber niedergemetzelt nicht. Na gut, Schießen ist auch schon nicht so das Tollste. Egal, wir wissen so grob, ja, es ist grob erklärt worden. Okay. Genau, es gab da jedenfalls 5 Mädchen, die mich aus irgendeinem Grund, den ich bis heute nicht kenne, nicht besonders leiden konnten. Und die haben sich einfach die Geschichte ausgedacht, dass ich diese Karte gebaut hätte, um einen Amoklauf zu üben. Jetzt habe ich gerade nicht verstanden, wie die Mädchen das erfahren haben. Daraus habe ich nie ein Geheimnis gemacht, aus dieser Karte, dass sie existiert. Ach so, das wussten alle, das wussten sogar teilweise Lehrer. Ach so. Und daraus habe ich, wie gesagt, nie ein Geheimnis gemacht. Und diese Mädchen haben das einfach zum Grund genommen, mich beim Schuldirektor zu verpfeifen. Ja. Und dieser hat gleich Lunte gerochen, hat sich nicht groß darum gekümmert, diesen Fall aufzuklären, sondern ist gleich zur Polizei gerannt. Ja. Und war eigentlich nur meiner Meinung nach daran interessiert, seine Nase in eine Kamera zu halten, um zu zeigen, was für ein toller Schuldirektor er ist und was für ein Held, dass er einen Amokläufer aufgehalten hat. Ah, verstehe, wie du siehst, ja. Ja. Und was geschah dann? Der ist direkt, also der hat nicht zuerst mit dir gesprochen? Nein. Sondern der hat sofort die Polizei benachrichtigt? Er hat noch eine Versammlung von Lehrern einberufen, die darüber beraten sollten. Das, was dazu kommt, ist, dass diese Lehrer nie Unterricht mit mir hatten. Also er hat immer Lehrer von anderen Klassen genommen, was schon mal sehr ungewöhnlich ist, und ist selbst zu dieser Veranstaltung nicht erschienen. Also er hat sich eigentlich gar nicht darum gekümmert, sondern hat eigentlich nur die Polizei gerufen und wollte den Schein erwecken, dass er sich groß darum kümmert. Wie merkwürdig. Das heißt, er hat keine Lehrer hinzugezogen, die dich gut kennen. Ganz genau. So, also es gab ja auch, wie gesagt, Lehrer, die davon wussten, dass ich das gebaut habe. Und die hätten locker sagen können, dass ich eigentlich überhaupt nichts machen will damit. So. Weil diese ganze Sache war schon uralt. Okay, nun hat der das bei der Polizei gesagt. Und was geschah dann? Also die Polizisten kamen in Zivil. Zu dir nach Hause? Nicht zu mir nach Hause, sondern in die Schule. Ja. Ich wurde zum Direktor gerufen und die haben mich gefragt, was ich denn vorhätte damit. Als ich ihm gesagt habe, dass ich eigentlich gar nichts machen will, dass es eine uralte Sache ist und für die ich mich eigentlich gar nicht mehr interessiere, haben die gefragt, ob sie nicht meinen Computer haben könnten. Dies habe ich natürlich abgelehnt und habe gefragt, ob ich nicht einen Anwalt haben könnte, der mich darüber informiert, ob dieses rechtens ist. Ja, ist aber streng. Hast du zurückreagiert? Okay, weiter? Das liegt vielleicht auch daran, was für eine Familie ich liebe. Hier sind nur Juristen sozusagen. Naja, die wissen ja gleich Bescheid. Nichts ohne meinen Anwalt, ne? Okay. So ungefähr. Und dann? Naja, und das hat man zum Anlass genommen, mich zu verhaften. Und dann hat man mir auch noch, als ich bei der Polizei ankam, gesagt, warum man mich noch verhaftet hatte. Das liegt daran, an dem Bild, was in den Medien veröffentlicht wird. Ich höre die falsche Musik, trage die falsche Kleidung und passe einfach den Leuten teilweise nicht. Was hörst du denn für Musik und welche Kleidung trägst du? Es handelt sich dabei um die typische Amokläufermusik, also sprich um Marilyn Manson oder Rammstein und sowas. Ja. Also die härteren Sachen. Ja. Metal, Heavy Metal. Ja gut, das hören ja nun Millionen von Leute. Ganz genau. Und was hast du, wie kleidest du dich? Ich habe mich damals, muss man dazu sagen, heutzutage ist es anders, hauptsächlich schwarz gekleidet und mit den entsprechenden Band-Logos, also sprich von T-Shirts, auf denen Marilyn Manson stand oder ähnliches. Okay, wie ging die Sache denn dann aus? Die Sache ging so aus, dass man meine Eltern benachrichtigt hat. Die sind zur Polizei gekommen, haben gesagt, dass eigentlich überhaupt nichts ist mit mir, dass ich jetzt irgendwie komisch wäre in irgendeiner Form. Und man hat noch Leute in der Schule befragt, also Freunde oder Mitschüler. Und die haben auch größtenteils gesagt, dass ich überhaupt nichts wollte und dass ich daraus nie ein Geheimnis gemacht habe aus dieser Karte und nie etwas derartiges geplant habe. Okay. Und dann, wie lange musstest du bei der Polizei bleiben? Lass mich mal bitte nachdenken. Es müssten so 4-5 Stunden gewesen sein, die man mich hat warten lassen. Und die Aussage deiner Eltern, der führt nichts Böses im Schilde und der anderen Schüler, ja, das hat gereicht? Nein, man hat gesehen, dass mein Vater zum Beispiel ein Polizeibeamter ist und das war schon Grund genug für die. Also das heißt ja nichts. Genau, das ging für die eigentlich nur ums Klischee die ganze Zeit. Also die haben de facto nicht in deinen PC geguckt? Nein, haben sie nicht. Und haben dich dann irgendwann nach 4-5 Stunden wieder losgelassen? Ja, ganz genau. Und das war's dann? Ja, selbst wenn ich hätte Amok laufen wollen, hätte ich das eigentlich tun können, 2 Tage später, so ungefähr. Weil die haben großen Wind gemacht, aber letztendlich haben die nicht bis zum Ende recherchiert. Ganz genau. Das ist ja wirklich ein Ding. Also, ich will dir mal sagen, Stefan, Steffen, bitte. Steffen, entschuldige. Oh, ich muss aufpassen, das habe ich gleich eine Klage am Hals. Juristenfamilie. Nee, so schlimm. Nein, dass man natürlich in der heutigen Zeit vielleicht übervorsichtig ist, dagegen finde ich es nichts einzuwenden. Ja, aber dann, da muss ich auch sagen, was konstruierst du dir in diesem Spiel auch deine Schule? Das ist ja völlig bescheuert. Warum machst du das auch? Das hat einen einfachen Grund, sage ich mal. Ja, das gut. Ist in der Szene nämlich durchaus üblich, seinen Arbeitsplatz, seine Schule oder seine Universität dafür nachzubauen. Ja, aber es ist doch bekloppt. Also da müssen wir da gar nicht drüber diskutieren weiter. Da wird dann geballert und Krieg geführt und Leute erschossen. Das ist doch völlig Hirni. So, dass die natürlich dann aufmerksam werden, ist doch völlig in Ordnung. Ich hab dich gerade leider nicht verstanden. Na, ich meine, wenn man dann aufmerksam wird, ist es doch völlig in Ordnung, dass man mal der Sache nachgeht. Was ich nicht weiß in so einem Verdachtsfall, wie man da psychologisch oder kriminologisch am besten vorgeht, dass der Direktor wirklich mit dem Schüler persönlich redet oder dass da gleich Fachleute eingeschaltet werden. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Also, ich finde, meine Empörung hält sich so ein bisschen in Grenzen, dass du da zu Unrecht verurteilt oder herangezogen worden bist. Na, ich finde es auch sehr unrecht, dass man nie jemanden gefragt hat, also auch Mitschüler oder so, sondern einfach mal komplett nach Klischees gehandelt hat. Ja gut, Klischees. Und diese Klischees entstehen nur im Fernsehen, Radio und Zeitung. Und ich finde, man sollte da auch vorsichtiger recherchieren für. Finde ich auch. Aber ich finde auch, Steffen, lieber einer mal umsonst oder zu Unrecht beschuldigt und dann nach ein paar Stunden freigelassen, als einmal zu wenig gehandelt und es sterben Menschen. Es hat auch meinen Ruf bis heute kaputt gemacht. Mhm. Bis heute ist der komplett zerstört. Ja, verstehe. Das ist natürlich dann wenig. Also ich werde noch heute auf der Straße als der Amokläufer wiedererkannt. Oder dass es in die unteren Klassenstufen zum Beispiel weitergetragen wurde. Da bin ich der Waffendealer geworden plötzlich. Ja, das ist schlimm. Da gibt's gar nichts zu diskutieren. Aber weißt du, was ich auch höchst skandalös finde, was du gerade gesagt hast? Wenn du einer gewesen wärst, hättest du es machen können, weil die gar nicht der Sache weiter nachgegangen sind. Das ist eine andere Sache. Das finde ich eine heftige Sache. Das finde ich wirklich unglaublich. Warum hast du denen denn nicht deinen PC gegeben? Dann wäre die Sache doch... Weil dort auch persönliche Dokumente drauf sind, die sie einfach nichts angehen. Ja, gut. Aber, ja. So, solche großen Geheimnisse? Es sind durchaus sehr persönliche Dokumente. Ja. Also, ich verstehe nicht, dass die das nicht erzwungen haben dann hinterher, als der Verdacht dann doch irgendwie im Raum stand und... Naja, man hat's nicht gemacht. Ja, letztlich hat man nichts gemacht, ja. Dein Ruf ist ruiniert? Der ist komplett hin, ja. Mhm. Das bedauere ich. Da gibt es gar nichts zu reden. Das ist auch schlimm, wenn der Schuldirektor hat sich auch danach nicht bemüht, meinen Ruf wiederherzustellen, indem er sich vielleicht bei mir entschuldigt. Im Gegenteil, er hat eine Entschuldigung von mir gefordert, dass ich eigentlich nichts gemacht habe, was unrechtens ist. Mhm. Und er hat sich nirgends so gezeigt, er hat eigentlich nichts gemacht und er ist komplett unschuldig. Also ich finde, da gebe ich dir wirklich völlig recht. Wenn jemand zu Unrecht beschuldigt worden ist, dann müsste er dich rehabilitieren in der Schule. Dann müsste er vor allen Schülern sagen, passt auf, hier ist uns ein Fehler unterlaufen. Der Steffen ist komplett ohne Schuld und alles ist wieder gut und wie vorher. Das müsste er machen, das finde ich allerdings auch, ja. Ja. Dass man aus Vorsicht vielleicht auch mal ein bisschen überreagiert, finde ich wiederum in der heutigen Zeit auch okay. Musste er auch vielleicht verstehen. Das verstehe ich durchaus, ja, aber ich verstehe nicht, nach welchen Methoden vorgegangen wurde. Ja. Die finde ich doch etwas sehr zweifelhaft. Ja. Okay, aber interessante Geschichte, das mal von dir, von jemandem Betroffenen gehört zu haben. Ich danke für deinen Anruf und hoffentlich haben dich ein paar Schüler gehört, dass das so ein bisschen zur Ruhverbesserung beigetragen hat. Naja, also das, was ich ja besonders schlimm finde, ist, dass diese 5 Damen immer wieder angekündigt hätten, sich bei mir zu entschuldigen und sich zu erklären und dass dieses auch nie passiert ist. Sie sind einfach nie erschienen in irgendeiner Form. Das finde ich auch bis heute sehr beleidigend in einer gewissen Form. Muss ich mich anschließen, sehe ich auch so, Steffen. Sehe ich auch so. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir. Tschüss. Könnte ich noch ein Autogramm haben? Ja, sehr gerne. Dann musst du dranbleiben, dann rufen wir dich nochmal an wegen der Anschrift. Danke sehr. Tschüss. Tschüss, schönen Abend noch. Danke dir auch. So, dann habe ich Post bekommen. Ach ja, ich habe eine anonyme Mail bekommen. Das sind mir eigentlich immer so die Liebsten. Wenn, dann soll man sich auch benennen. Aber egal. Eine anonyme Mail. Sehr geehrter Domian, gestern haben Sie sich herablassend über die DDR geäußert. Diese Mail kam am Dienstag. Und zwar im Gespräch mit der Dame, die beim letzten Mal nicht wählen war. Bitte seien Sie etwas differenzierter. Es war nicht alles schlecht in diesem Staat, vieles sogar viel besser und die heutige Republik könnte sich da einiges abschneiden. Übrigens sehe ich das ganz neutral. Ich komme nicht aus der DDR, war und bin Westbürger. Lieber Schreiber oder liebe Schreiberin, vielleicht liegt genau darin das Problem. Ich will Ihnen sagen oder dir sagen, dass es mit mir und bei mir hier keine Verklärung der DDR gibt. Es war eine Diktatur. Es war eine Diktatur, die ihre eigenen Leute an der Grenze abgeschossen hat, wenn die Leute ihr eigenes Land verlassen wollten und die Regimekritiker in Stasi-Kneste geworfen hat. Das ist für mich die erste und stärkste Assoziation, wenn ich an DDR denke, bedingt auch durch einige familiäre Erfahrungen. Also von meiner Seite aus keine Verklärung dieses vergangenen Staates, der Gott sei Dank hinter uns liegt. Hier ist Bianca. Bianca ist 32. Hallo Bianca. Hallo Domian. Bianca, was ist dein Thema? Ich habe dieses Adipositas. Das heißt, du bist übergewichtig. Ich bin übergewichtig. Beschreib dich doch mal, damit ich mir so eine kleine Vorstellung machen kann. Ich bin 1,68 groß. Ja. Und wiegst so um 150 Kilo. Oh ja, das ist natürlich eine ganze Menge, ne? Ja. Wie lange schon? So 6 Jahre. 6 Jahre. Ja. Und vorher eine relativ normale Figur oder auch schon eher ein bisschen korpulent? Auch schon eher korpulent. Ja. Aber so seit 6 Jahren ein bisschen mehr. Wie kommt das denn? Das war so stressartig. Also wenn man Stress hat, dass man eben halt... Also du isst schon viel aus Stress heraus? Ja. Wie viel verputzt du denn so am Tag? Kann man nicht so sagen, so mehr so Fettiges, sag ich mal. Also viel Naschzeug, Chips, Schokolade? Ja, Pommes. Pommes, Pizza? Pizza. Cola? Ja. Bitte? Auch Cola. So auch Cola. 5 Liter so. 5 Liter? Ja. 5 Liter Cola am Tag? Ja. Ich weiß, dass das auch verkehrt ist. Ich weiß auch, wo meine Fehler sind. Aber eben halt. Hast du dich denn schon ärztlich beraten lassen? Ja, habe ich. Ja. Und was haben die dir geraten? Ich sollte eben halt so sehr viel Fett weglassen und so. Das ist erstmal ein ganz guter Tipp, zu sagen, ich lasse erstmal Fett weg. Also bei der Ernährung, ich ernähre mich fettarmer. Hast du das denn mal eine Weile ausprobiert, also eine kleine oder eine gewisse Diät zu durchzuziehen? Ja, ich war dann dran. Ich habe 6 Wochen gemacht. Ja. Dann habe ich da auch keinen Erfolg mit gesehen. Hast du denn mal ein bisschen abgenommen? Ja, 100 Gramm. 100 Gramm? Ja. Ja, das ist ja gar nichts. Das ist ja so, das ist ja, kann man ja fast gar nicht mehr groß. Ja, und ich versuche jetzt so wieder anzufangen. So. Anzufangen? Mit was? Mit einer Diät. Versucht anzufangen. Wie viele Diäten hast du denn schon versucht? So 6 Stück. Ja. Und jedes Mal, wenn ich dann angefangen habe, dann dieses Jojo-Effekt, was man da kriegt. Ja. Lebst du alleine? Ja. Ja. Hast du einen Beruf? Nein. Nee. Hattest du mal einen Beruf? Ja. Was hast du gemacht? Ich war in der Küche beschäftigt. Ja. Als was? Als Köchin. Als Köchin? Ja. Hast du eine Ausbildung gemacht als Köchin? Ja. Ja. Und wie lange bist du jetzt schon nicht mehr in deinem Beruf? Seit 4 Jahren. Hängt das mit den zunehmenden Funden zusammen? Ja. Dass du dadurch gar nicht kriegt man ja auch diese Knochenprobleme. Das heißt, du hast viel zu viel Funde und hast auch schon gesundheitliche Probleme. Ja. Ja. Knochen, was noch? dann eben halt Rückenprobleme. Mhm. Hast du? Wenn man, ja. Wenn man das ja nicht so tragen kann. Verstehe. Das ist ja, also 150 Kilo war 1,68, das ist natürlich wirklich sehr anstrengend dann für dich, überhaupt dich zu bewegen. Wahrscheinlich bist du ganz viel zu Hause, oder? Ja. Aber einkaufen gehst du? Einkaufen gehe ich, aber das ist so eher eine Tortur. Hm. Hast du einen Freund? Nein. Hast du sonst noch Verwandte oder Eltern? Freunde? Verwandte. Eltern nicht mehr? Auch. Auch. Aber diese, wenn die Leute einen so angucken, das ist so beschämend. So, auf der Straße oder im Supermarkt? Ja. Mhm. Bist du viel alleine? Ja. Einsam? Weil die Leute, die kennen ja diese Magersucht und so, aber so diese Fettleibigkeit kennt ja kaum jemand. Doch, doch. Sieht man ja auch viel im Fernsehen. Hm. Manchmal auf der Straße auch, aber in Amerika viel mehr zum Beispiel auf der Straße als hier. Hm. Aber das sieht man ja schon. Hm. Du hast gerade gesagt, Stress. Du bist den ganzen Tag zu Hause. Was ist denn das für ein Stress, den du hast? So diesen psychischen, so muss ich jetzt wieder raus, diese Einkaufen gehen. Hm. Das belastet einen schon, dieser, wenn die Leute einen so angucken. Also allein der Schritt nach draußen, um in den Supermarkt zu gehen, um einzukaufen, ist schon Stress für dich? Ja. Hm. Gibt es sonst noch irgendetwas, was in der Vergangenheit passiert ist, was dir sehr zu schaffen macht, weswegen vielleicht auch alles so gekommen ist? Nicht, dass ich wüsste. Wie ist denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? Eigentlich ganz gut. Wie oft besuchen die dich? Ich gehe auch schon mal rüber, so 2-3 Mal die Woche. Ah ja, die wohnen um die Ecke. Ja. Bist du das einzige Kind? Ja. Machen die sich nicht Sorgen um dich? Ja, klar. Und was haben die dir schon so geraten, was du tun sollst? Nach Ärzten gehen und... Aber zu der Ärztin, wo ich jetzt gehe, da, ich weiß nicht, da kommt nicht richtig voran. Sie lässt mich alle 4 Wochen dahin kommen. Mhm. Und das ist für mich keine richtige Hilfe, finde ich. Und wenn du dann da bist, was sagt die dann? Rät die dir zu irgendwelchen Diäten oder was sagt die? Ich sollte Fett weglassen, eben halt mehr Obst und Gemüse essen, was ich jetzt auch wieder mache. Hm. Und so. Aber das war's dann auch. Und dann das war's dann auch. Und dann verabschiedet sie dich wieder. Ja. Hm. Ich merke auch, wie du sprichst, dass es dir sehr schlecht geht, seelisch. Ja. Dass du ziemlich tief unten hängst. Ja, so fühle ich mich auch. Ja. Und dass du fast gar nicht mehr weißt, was du machen sollst. Ja. Hm. Wie schlank warst du so in den letzten Monaten? Was war so die niedrigste Pfundzahl, die du hattest in den letzten 10, 15 Jahren? So um nur 90 Kilo. 90 Kilo? Ja. Mhm. Wie alt warst du da? Da war ich so 24. Ja, so 8 Jahre her ungefähr. 8 Jahre her. Mhm. Das wäre das so ein Gewicht, wo du sagst, okay, das wäre schon fast ein Idealgewicht für mich? Ja. Und dann ist es immer und immer mehr geworden. Dann ist das immer mehr geworden. Weißt du, ich habe ja die Überlegung und die These, dass das ja sowas auch gar nicht so ganz von alleine passiert, sondern dann, das hat immer auch äußere Umstände, dass man sich in das Fressen, sage ich jetzt mal, hineinflüchtet. Damals, als es immer und immer mehr wurde, sind da traurige Sachen in deinem Leben passiert? Nee. Hat ein Vogel von mir verstorben, ja. Den ich sehr gern hatte, den ich ein paar Jahre schon hatte. Ein Vogel? Ja. Ein, was für ein Vogel? Ein Nymphensittich. Ja. Und eine Bekannte ist verstorben auf meinem Geburtstag. Aha, eine nahe Bekannte? Ja. Eine gute Freundin? Ja. Die ist auf meinem Geburtstag verstorben. Auf deinem Geburtstag in deine Wohnung? Nein. Aber zu der ich auch guten Kontakt hatte. Die war so in deinem Alter? Ja. Was hatte die denn? Ist die plötzlich verstorben? Sie ist plötzlich verstorben. Was hatte sie? Keine Ahnung. Weißt du nicht? Weiß ich nicht. Auch nicht erfahren hinterher von den Angehörigen? Nein. Komisch, ne? Wenn man eine gute Freundin hat, weiß man das doch. Ja, ich habe dann versucht, das rauszukriegen, aber die Bekannten wollten darüber nicht reden. Ach so. Weil das Ding wohl so aufgewühlt hat. Hast du schon mal einen Freund gehabt? Ja. Warst du schon aber mal? Die haben mich nur veräppelt. Nur verarscht. Also noch kein Liebesglück erlebt? Nein. Was war denn überhaupt deine glücklichste Zeit in deinem Leben bisher? Da ich überhaupt noch lebe, sag ich mal. Hm. War die Kindheit schön? Ja. Das war schön? Das war so, auch super. Das war super. Und auch von den Eltern gut behandelt worden? Ja. Hm. Dann hast du deine Lehre ja durchgezogen damals. Ja. Das war ja dann auch ein Erfolg, dass du das geschafft hast. Ja, klar. Ja, finde ich auch. So, Bianca, jetzt habe ich eine ganze Menge von dir erfahren und habe dich auch ganz schön ausgefragt. Ja. Ich finde erstmal gut, dass du hier angerufen hast. Ja. Und weißt du, dass jetzt aber ganz viel und ganz heftig was passieren muss in der nächsten Zeit? Ja, weiß ich. Sonst gehst du vor die Hunde. Ja. Sonst lebst du nicht mehr lange. Ja, das tat auch schon mal gut, dass ich mit dir reden konnte. Ja. Das hat mich jetzt auch aufgebaut. Ja, aber beim Reden belassen wir es nicht. Ich möchte sehr, sehr gerne, dass wir dich gleich noch sehr gezielt beraten, was du tun solltest. Ja. Weißt du, was ich finde, was du tun solltest? Du musst in eine Klinik. Ja. Ich glaube, dass du das alleine zu Hause nicht schaffst. Du musst in eine Klinik, die sich genau mit solcher Problematik beschäftigt. Okay. Würdest du das machen? Ja. Aber du hast es bisher noch nicht versucht. Doch, ich habe eine Kur auch schon mal gemacht. Eine Kur oder eine gezielte Therapie? Eine Kur. Eine Kur. Ja, eine Kur, das reicht nicht aus. Du musst eine psychosomatische Klinik. Ja. Dir muss man rundherum helfen und vor allen Dingen muss auch dieses Problem mit dem Essen in den Griff kommen. Ja. Und wenn du das willst, ich sage es dir, Bianca, wenn du für dich entscheidest, dass du es wirklich willst, dann schaffst du das auch. Ja. Das ist immer die Grundvoraussetzung bei allen Süchten. Und du leidest unter einer Fresssucht, da müssen wir gar nicht drum herum reden. Nee, das weiß ich. Und jeder hat die Chance, aus einer Sucht herauszukommen. Ja. Aber es kommt niemand aus dem Himmel angeflogen ins Fenster rein und zaubert dich da raus. Das musst du wollen. Ja. Wenn du es wirklich willst und das Entscheidende in die Gänge bringst und dann mitarbeitest, ich sag dir, dass wir in einer gewissen Zeit uns wieder unterhalten werden und du sagst, es geht verdammt bergauf. Dass du irgendwann wieder deinen Beruf ausüben kannst. Dass du da am Leben, dass du dich nicht mehr schämst, wenn du rausgehst, dass du raus spazieren gehen kannst, vielleicht auch mal irgendwo hinfahren kannst. Dass vielleicht das sogar mit der Liebe mal klappen könnte. Ja. Das sind doch alles Ziele. Ja. Hast du einen Wunsch, mal irgendwo hin zu verreisen? Eigentlich gar nicht. Ah, das käme dann schon. Ja. Was meinst du, wie schön das ist, irgendwo am Meer mal zu sein oder in den Bergen? Oder auf Mallorca oder in Italien oder so? Ich habe Höhenangst. Du hast Höhenangst? Ja. Also. Na gut, dann müssen wir ans Meer fahren. Ja. Nicht in die Berge. Mhm. Bianca. Ja. Jetzt bitte ich dich aufzulegen und du wirst von Heide zurückgerufen. Und dann geben wir dir eine ganz handfeste Beratung an die Hand. Und dann musst du handeln. Okay. Und ich wünsche dir alles Gute, ein gutes Gelingen. Wenn du es willst, schaffst du es. Das musst du dir immer wieder einhämmern. Wenn du es willst, ich will es. Und dann schaffst du es. Auch wenn es Rückschläge gibt. Es gibt immer wieder Rückschläge. Ja. So, du legst auf und wir melden uns. Okay. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, und danke. Und viel Erfolg und viel Glück. Ja. Tschüss. Tschüss. Oliver meldet uns. Oliver schreibt, hallo Domian. Auch ich bin ein großer Skandinavien-Fan. Und vor kurzem hast du erzählt, dass du im Sommer alleine in den hohen Norden gefahren bist, bis zum Polarkreis. Genau so war's. Nun würde mich interessieren, warum du alleine gefahren bist, wo du übernachtet hast und was für ein Auto du fährst. Ich bin alleine gefahren, weil ich das eigentlich mal alleine machen wollte, diese große Reise, zu dem im Moment sowieso niemand da ist aus meinem Freundeskreis, der sowas Verrücktes hätte mitmachen können und wollen oder die Zeit dafür gehabt hätte. Ich bin ungefähr 7000 Kilometer gefahren, dort oben, also insgesamt hoch und runter mit dem Auto von Köln bis oberhalb des Polarkreises. Wo habe ich übernachtet? Ja, auf der Reise, auf der Hauptroute immer in Motels. Das ist so wie in Amerika, dass man in Motels irgendwo pennen kann. Und in Nordskandinavien, Nordschweden, in Schwedisch Lappland, da habe ich mir so Holzhütten, so Blockhütten gemietet und habe da im Wald gewohnt. Manchmal sehr abgeschieden, sehr weit, also sehr tief in der Wildnis. Es gab einmal eine Unterkunft, da war der nächste Einkaufsladen 100 Kilometer entfernt. Also da musste vorher das Auto sehr vollgepackt werden mit allen möglichen Sachen, um dann da auch über die Runden zu kommen. Und was für ein Auto fährst du? Das kann ich nicht sagen, schleichwerbungstechnisch, aber es ist ein Geländewagen und das braucht man auch da oben. Es geht auch ohne, aber mit Geländewagen ist es natürlich, mit einem geländegängigen Auto ist das natürlich schon viel praktischer. Das waren die Fragen von Oliver. Habe ich gerne beantwortet. Und hier ist die Sandra. Die ist 30. Hallo Sandra. Hallo Domian. Das ist aber eine schöne, klare Leitung. Ja. Dich verstehe ich sehr gut. Sandra, um was geht's bei dir? Ja, dein erster Anrufer war ja quasi, dass er krank ist. Ja, der Reinhard. Genau, und bei mir ist es genau andersrum. Mein Partner ist sehr krank. Wie alt ist dein Partner? Ebenfalls 30. Ebenfalls 30. Was hat er? Er hat Krebs. Wie lange schon? Er ist jetzt seit, über einem Jahr im Krankenhaus. Seit über einem Jahr im Krankenhaus? Ja. Und war zwischenzeitlich gar nicht zu Hause? Nein. Was für einen Krebs hat er? Er hatte erst Magenkrebs, der ist entfernt worden. Und dann hat er also auch die Chemo durchgestanden und alles. Mhm. Und war da schon lange Zeit im Koma auch, weil sie ihn da reingesetzt hatten. Und bei der Abschlussuntersuchung ist dann festgestellt worden, dass der Tumor doch gestreut hatte. Und dann haben sie nach einem Kopf festgestellt. Jetzt geht leider deine Leitung auch ein bisschen weg. Was? Rätst du? Ja, es kann sein, dass ich ein bisschen leise werde. Mhm. Also dann hatten sie einen zweiten im Kopf festgestellt. Im Kopf? Ja. Mhm. Der lag aber wohl so, dass er auch gut entfernt werden konnte. Dann haben sie wieder mit der Chemo angefangen. Die hat er aber überhaupt nicht gut vertragen und dann haben sie ihn wieder ins künstliche Koma verlegt. Und im künstlichen Koma hat er dann noch einen Schlaganfall gehabt und ist aufgewacht mit extremen Gedächtnislücken und einer rechtzeitigen Komplettlähmung. Gott, oh Gott. Ja, er hat es nicht einfach, aber ich habe noch nie einen Menschen kennengelernt, der so kämpft wie er. Also mittlerweile ist der Stand der Dinge, er kann den Arm wieder voll bewegen, er kann wieder laufen. Mhm. Was die Ärzte überhaupt nicht gedacht haben, er ist klar im Kopf, also er ist nicht irgendwie verblödet oder sowas, hat nicht irgendwie einen Tick, dass er ständig sabbert und kommt auch wieder auf die Beine. Und das ist halt irgendwie das, er hatte das auch, dass er sich quasi von mir abwenden wollte. Weil er dir das nicht zumuten wollte. Richtig. Wir sagen nochmal, es handelt sich um einen ganz jungen Mann von 30 Jahren. Genau. Ich sag's nur nochmal. Ja. Was für eine schlimme Krankengeschichte. Wie hast du reagiert, als er das gesagt hat? Ich war natürlich geschockt. Mhm. Und als er auch gesagt hat, so von wegen, er möchte das alleine durchstehen, bin ich auf die Barrikaden gegangen. Aber ich konnte in dem Sinne nichts machen. Also er liegt in London im Krankenhaus. In London? Ja. Warum das? Weil er als Rechtsanwalt gearbeitet hat und englische Fälle übernommen hat und in London zusammengebrochen ist und da ins Krankenhaus gekommen ist. Und da konnte er, also ich gehe davon aus, dass du in Deutschland lebst? Mittlerweile nicht mehr, ich bin nur auf Besuch in Deutschland, aber zu dem Zeitpunkt war ich noch in Deutschland, ja. Achso, und jetzt lebst du auch in London? Nein, ich lebe jetzt in Österreich, er ist auch gebürtiger Österreicher und ja. Und warum kann man ihn nicht überführen von London nach Wien oder Salzburg? Das hatte er vor, nach der OP im Kopf. Mhm. Aber dann haben die mit der Chemo angefangen im Krankenhaus. Mhm. Und dann war das dann nicht mehr möglich. Und mittlerweile ist es leider Gottes so, dass er natürlich dadurch, dass er so lange im künstlichen Koma gelegen hat und alles, also er wollte erstmal wieder mobil sein. Mhm. Und er war nie fett, sagen wir es mal so. Mhm. Also er war gut gebaut und jetzt ist er einfach nur, er nennt sich selber Streichholz. Also man kann sagen, ein Mann von 85 Kilo wiegt jetzt nur noch 55. Ihr könnt euch dann ja gar nicht oft sehen, du kannst ihn ja gar nicht oft besuchen. Nee, das ist richtig. Wie kommuniziert ihr? Wir kommunizieren übers Internet, das heißt, also er hat das kann er. Zeitweise das Laptop, ja, oder halt via Telefon. Wie lange wart ihr vorher vor der Erkrankung zusammen schon? 3 Jahre. Und für dich stand nie irgendwie war das ein Thema, ihn zu verlassen wegen der schweren Erkrankung? Nein. Nein. Überhaupt nicht. Wie ist denn jetzt der Stand der Entwicklung der Krebserkrankung? Also so derzeit sieht es so aus, dass er es überstanden hat. Mhm. Aber es ist natürlich immer eine Frage. Also Krebs ist natürlich ziemlich heimtückisch, was das Ganze angeht. Und kann natürlich immer wiederkommen. Wie sind denn die Pläne? Kann er denn bald das Krankenhaus verlassen? So, sein Ziel ist es halt, komplett wieder mobil zu werden. Also er bewegt sich derzeit auf Krücken vorwärts, aber er kann halt laufen. Er möchte komplett ohne Krücken laufen können. Und dann erst aus dem Krankenhaus raus? Und mehr auf den Rippen haben. Und erst dann, also auf den Rippen haben und dann aus dem Krankenhaus raus? Ja. Und dann nach Österreich kommen? Richtig. Aber das hört sich auch so ein bisschen an, als würde er das gezielt etwas verschieben. Eigentlich könnte er doch jetzt schon zu dir kommen nach Hause, oder? Ja, das ist immer so, er weicht mir da so ein bisschen aus. Also ich kriege da keine konkrete Antwort. Er sagt zwar immer, er möchte so schnell wie möglich wieder zurück nach Österreich, weil er es auch einfach vermisst und die Ärzte lassen ihn nicht. Naja, das könnte er ja bestimmen. Wenn er transportfähig ist, dann kann er nach Österreich. Das ist ja vom medizinischen Stand das gleiche Niveau. Das denke ich mir auch. Nur wie gesagt, also er drückt sich da manchmal etwas schwammig aus. Machst du den Druck? Sagst du, nun komm doch endlich und ich will das und wir machen das zusammen schon? Den Druck macht er selber. Ja, eben nicht, er kommt ja nicht. Ja, aber in dem Sinne übt er ihn schon selber aus, weil er sagt halt, seine höchste Priorität liegt halt daran, mobil zu werden und nach Österreich zu kommen. Also der will dir nicht zur Last fallen? Nein. Wie oft besuchst du ihn? Ich war jetzt im Juli da und werde jetzt, sobald ich hier wieder von Deutschland wegfliege, also direkt dann auch nach London fliege. Ja, im Zeitalter der Billigflieger kann man das ja öfter machen. Richtig. Mhm. Allerdings geht es natürlich schon ins Geld, also es ist keine Frage. Aber was hat es Ihnen wirklich getroffen, als so jungen Mann eine so schwere Erkrankung zu bekommen? Ja. Hat es von deiner Seite aus, wir haben nicht mehr leider viel Zeit, aber ich frage dich trotzdem noch, wie hat es die Liebe verändert, deine Liebe zu ihm, wie ist die verändert? Intensiver geworden. Man denkt auch über, also es macht einen nachdenklicher, man lebt ganz anders. Mhm. Und ja, der einzige Störfaktor, den muss ich jetzt mal anbringen, ist meine Mutter, weil die nämlich sagt, ich soll lieber einen gesunden Mann haben und anstatt einen kranken. Mensch, Santa, die Sendung ist vorbei. Hör bitte, bitte nicht auf deine Mama. Nein, mach ich auch nicht. Also, wenn du deinen Freund liebst, ich finde das super. Und das ist die beste Grundmedizin, eine Liebe zu wissen und darum zu, eine Liebe zu haben und darum zu wissen. Alles Gute an deinen Freund, schöne Grüße und ja, danke. Ich verabschiede mich von dir. Tschüss. Alles klar, ciao. In der Technik heute Nacht Uwe Petersen. Morgen sind wir wieder.